Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 33. Die Abfahrt der Medoiditen. Dritter Teil. Wir aber wollen lieber einem so mächtigen, großen Könige dienen, der uns gewiss auch wie die Scharen Medoits über den Fluten erhalten kann. Und siehe, wie sie weise beschlossen, führten sie auch ihren mir gefälligen Entschluss aus, nahmen ihre Weiber und Kamele und Esel, wohlbepackt mit Früchten, und eilten hinaus, da sie sahen die Gewässer und ruhten an dem Ufer des großen Weltmeeres. Einer aber, der das Wort geführt hatte, sprach nun wieder: Da sind wir jetzt, wo wollen wir hin? Wir wissen nichts, daher lasset uns den großen König bitten, dass er uns aufnehme in seinen Dienste und zeige einen Ort unserer wahren Bestimmung, da wir schon wahrlich nur durch seine geheime Eingebung uns den Klauen Lamis entwunden und uns frei hierher begeben haben. Daher rufe ich in aller Sinne und Geiste, da wir noch keine Namen haben, dich, o großer, unsichtbarer König aller Macht und Stärke, ehrfurchtsvoll an. Nimm fürs Erste unser aller Dank für die Rettung aus den Zähnen der Hyänen und den Klauen Lamechs. Und ebenso bitten wir dich, dass du nun auch uns führen möchtest, nach deinem Willen an irgendeinem sicheren Ort, da wir dir dann ungestört dienen möchten, denn wir wissen, dass du ein gar mächtiger Herr bist und kennen die volle Nichtigkeit Lamechs, dessen Stütze wir sein sollten und nicht wollten, da wir die große Macht deiner Herrlichkeit gesehen und durch empfunden haben, wie wir auch gehört haben, das wilde, nichtige, leere Geplärr des nun gänzlich ohnmächtigen Lamech. Daher erhöre unsere gemeinsame Bitte und gib uns deinen Willen kund oder vernichte uns, denn es ist besser, von dir vernichtet zu werden, als Lamech zu dienen. Und siehe, als nun diese sieben mit ihren sieben Weibern so vollendet hatten, ihr kurzes, aber sehr aufrichtiges Gebet, da fing ein kleiner Sturm an zu wehen von den Bergen her, und im Sturme kam im schnellen Laufe gesprengt eine sehr große Hyäne, grimmvollen und wutentbrannten Angesichtes, vor die kleine Gesellschaft und blieb vor ihn stehen und musterte sie hin und her, auf und ab und durch, gleichsam, als wollte sie sich den besten Bissen aussuchen aus der von Todesangst bedrängten Gesellschaft. Und siehe, als nun alle ins Wasser die Flucht ergreifen wollten, da ermannte sich der Sprecher und sagte mit einer überlauten Stimme: Höret mich an, bleiben wir stehen, wo wir stehen, umgeben allenthalben von der unbesiegbaren Macht des großen Königs und glaubet, wenn er uns auch vernichtet, so wird er uns auch in der Vernichtung wohl erhalten, und fürchtet nicht so sehr diese kleine Hyäne, da wir einer viel größeren aus ihren mörderischen Klauen so glücklich entronnen sind, und das umso mehr, da wir in der Ebene sind, wo keine Hyäne mehr die Macht hat, Menschen anzufallen und sie zu zerfleischen. Denn da uns der große, machtvolle König über den Sternen gerettet hat, dort an den Bergen, aus den Zähnen von so vielen Tausenden von reißenden Bestien, da wir noch wider ihn waren, nun aber wollen wir ja für ihn sein. Wie sollte er uns da jetzt vernichten wollen? Glaubet mir, er wird uns alle sicher wohl erhalten. Sehet alle auf mich, ich will im Vertrauen hingehen zur Hyäne und ihr meinen Kopf in den Rachen stecken. Und so sie mir etwas zuleide tun wird, dann fliehet ins Wasser oder wohin ihr wollt. Werdet ihr mich aber wohlbehalten, meinen Kopf wieder aus dem Rachen nehmen sehen, dann fallet nieder zur Erde und danket dem großen Könige, denn dann ist er uns schon sehr nahe gekommen. Und siehe, was er sagte, das tat er also gleich, ging voll Vertrauens hin zur grimm und wutschäumenden Hyäne, welche ihren Rachen weit aufsperrte, so daß ein ganzer Kopf hinreichend Platz hatte in demselben. Und siehe, so wie er seinen Kopf hineingesteckt hatte, ebenso wohlbehalten, ohne die Krümmung auch nur eines Härchens, nahm er ihn wieder heraus. Da erstaunte die ganze Gesellschaft und fiel alsogleich zur Erde hernieder und dankte mir, freilich noch sehr unbekannterweise, aus der ganzen erkannten Tiefe ihres Herzens. Als sie sich nun beinahe ganz erschöpft hatten in ihren Dankes- und Lobesergießungen, da fing zum allergrößten Erstaunen die Hyäne an, eine wohlverständige Rede an sie zu richten und sprach: Ihr späten Nachkommen Kains und Hanochs, stehet auf und sehet mich an. Sehet an meine Grimm- und Wutgestalt. Ich bin nur ein reißendes Tier, bestimmt, treu zu bewachen die Berge und die auf ihnen wohnenden großen Kinder Gottes, den ihr in eurer Blindheit einen großen König nennt. Aber saget mir, ob ich als Tier je den Willen Gottes übertreten habe. Mein Leben ist Staub und Erde, meine Zeit sind wenige Jahre, Tage und Herzschläge nur. Ich habe nichts zu erwarten. Was meine Blutgier mir gibt, ist alles, was von meinem Dasein ich zu gewinnen habe vom Schöpfer. Und wer von euch mich je gesehen hat, über meine vorgeschriebenen Grenzen ohne den Willen Gottes schreiten, der nehme einen Stein und erschlage mich. Doch ihr zaudert, nicht als hättet ihr den Mut nicht dazu, sondern weil euch mein Gehorsam gegen den Willen Gottes zur Verwunderung hinreißt. Und sehet, wie euch Menschen, die ein ewiges Leben erwartet, ein reißendes Tier über eure gänzliche Gottvergessenheit und somit auch über eure Bestimmung belehren muss, dem Willen Gottes gemäß. Sehet, kein reißendes Tier ist so wild, dass es auch nur in der Hungersnot seinesgleichen anfallen möchte, es zu zerreißen und sich damit den Hunger zu stillen. Allein ihr ewig leben sollenden Menschen zieht aus in Horden, um eure Brüder nicht etwa aus Not, sondern nur aus reiner höllischer Herrschsucht zu töten, mit ihrem Blute die Erde zu beflecken und ihr Fleisch in dieselbe zu verscharren. O, schämt euch, ihr Menschen, ihr sein sollenden Herren der Welt! Wo ist eure Herrlichkeit? Ihr seid eurer 4 Zehen, und ich bin allein, und ihr habt euch vor meinem Anblick zu Tode geängstet, vor einem unglücklichen Tiere, das ursprünglich nur zu eurem Dienste nach dem Willen des großen Gottes bestimmt war. Gehet mit in die Wälder und überzeugt euch, ob nur ein Tier das andere dominiert, und wird es zänkisch und neidisch, so wird es also bald aus der Gesellschaft gestoßen. Da es nicht war, nach dem in unserem Innern waltenden Willen Gottes. Und ihr werdet da nie sehen, dass ein Tier das andere nötete, für es auf den Raub zu gehen, um dasselbe als einen baren Müßiggänger zu füttern, außer es ist eines schwach geworden, dann schleppt ihm ein anderes Tier irgendeinen Raub vor den Rachen in die Wohnhöhle. Und es legt keines an seinen Nacken und seine Eingeweige den scharfen und starken Zahn eher, als bis es kalt geworden ist und faul und morsch. Das lehrt uns der göttliche Wille in unserem Innern, und seid versichert, es hebt auch nicht ein Tier ohne den Willen Gottes seinen Kopf in die Höhe. Wir kennen gegen uns keine Eigentumsgrenzen als die unserer Natur und unseres Leibeswesen. Ihr Gottes gänzlich vergessenen Menschen, ihr teilet die Erde ab. Und da sagt dann ein König, ein Fürst oder ein Günstig derselben: Das gebe ich dir gegen einen kleinen Tribut, und das dem Günstling und seinen besseren Knechten, ihrer gutgesinnten, tüchtigen Fäuste wegen. Alles übrige Volk könnt ihr als Lasttiere gebrauchen, denen ihr nur so viel zu geben braucht, dass sie mit genauer Not ein elendes bisschen Leben erhalten, um für die Müßiggänger die lästige, viele Arbeit verrichten zu können. Und würden sie sich weigern, so steht ihnen fürs Erste eine große Misshandlung und fürs Zweite der Tod bevor. Wollte sich dann ein solcher Sklave gar einbilden, dass er auch ein Bruder des Königs oder eines Fürsten oder eines sonstigen vom König gemachten großen gleichen Rechtes sei oder sein wollte, würde der nicht gleich also gleich ermordet werden? O saget, wo auf der ganzen Erde gibt es noch etwas Grausameres, als ihr Menschen es seid? Ist nicht eine Schlange, ich oder ein Löwe, ein Tiger, ein reißender Wolf und ein grimmiger Bär, ein lauterer, heiliger Engel gegen euch Menschen? O, wäre uns Liebe gegeben wie euch, wie würden wir Gott lieben? Aber ohne Liebe selbst lieben wir ihn durch unseren genauen Gehorsam unendlich mehr als ihr, die ihr nicht nur seiner Liebe, aus welcher heraus er euch erschaffen hat, vergessen habt, sondern sogar seiner selbst, der euch erschaffen hat. Fraget die Steine, fraget das Gras, fraget die Luft, fraget das Wasser, ja, fragt alles, was euch unterkommt, nur keinen Menschen, und alles wird euch den großen Gott verkünden und die unendlichen Wunder seiner Liebe erzählen. Nur ihr freien, ewig glückselig leben wollen sollenden Menschen konntet eures Schöpfers, eures unendlichen Wohltäters gänzlich vergessen. Kein Wunder, dass ihr keinen Namen habt, mit welchen Namen könntet ihr auch benannt werden. Teufel kennen Gott und fliehen ihm. Satane kennen Gott auch, hassen ihn, dass er Gott ist und ein Herr ihres Daseins. Wer seid aber ihr, die ihr aus Teufeln, Satanen, durch seine unendliche Liebe zu freien Menschen geworden seid und habt seiner ganz und gar vergessen und sehet euch in eurer mückenhaften Schwäche selbst für Götter an, weil ihr mit Steinen und Knütteln aufeinander schlagen und hohle Steinhaufen errichten könnt, die ihr dann Städte nennt? Seht, ihr seid nichts, wie ihr seid, ein Grashalm ist mehr. Und eine Hyänenklaue ist ein Heiligtum gegen eine ganze zahllose Brut von solchen Menschen, wie ihr sie in Hanoch verlassen habt und wie ihr jetzt selbst es waret. Kurz, so will es der große Gott. Bevor euch eine andere Bestimmung zuteil wird, sollet ihr zu uns Hyänen 70 Tage lang in die Schule gehen, um bei uns fürs Erste Menschlichkeit und Nächstenliebe und dann dadurch auch wieder Gott kennenzulernen. Und so ihr wieder erkannt habt eure Gleichheit an uns reißenden, wilden Bestien und Gott durch unseren stummen und blinden Gehorsam, dann erst wird der Herr aller Geschöpfe euch durch uns eine friedsame Stätte anzeigen lassen. Nun folget mir willig nach dem Willen Gottes ohne Furcht, außer in der alleinigen Furcht Gottes. dem Willigen wird nichts zuleide geschehen. Der Unwillige und Ungehorsame aber ist auch nicht wert, von den Zähnen der Hyäne zerrissen zu werden, sondern der erwarte hier Lamechs, der Satane, des Satans Fürsten los. Und siehe, so folgten alle 14 Personen einer grimmigen Hyäne in eine finstere Gebirgshöhle und lernten dort durch meine Zulassung von der Natur der Bestien gleiche Rechte der Menschheit, Nächstenliebe, Gehorsam und so auch wieder mich erkennen und auf mich ganz vertrauen, wodurch ihnen dann auch der große Unterschied zwischen der wahren Menschheit und den Tieren sichtbar wurde und lernten aber auch zugleich erkennen, wie tief sie früher unter denselben gestanden sind. Und das alles durch meine besondere Gnade, die sie meinen Willen in den wilden Tieren sehen und in seiner ganzen Fülle empfinden ließ. Notabene, mehr als damals wäre euch jetzt eine solche Schule nötig, denn damals waren die Menschen als Kinder der Welt schlecht der Finsternis wegen, jetzt aber sind sie böse im Lichte und der Fürst der Finsternis bekennt, dass er ein Pfuscher geworden ist in der Bosheit gegen die Feinheit der Weltkinder. Und es geht ihm ja schon wie manchen schwachen Eltern, die von ihren Kindern übertroffen werden, an Einsichten aller Art. Ende dieses Kapitels.